So, ihr Lieben. Ich habe da drüber zwei Plätze. Ja, ja, komm. Oder Johannes sitzt da drüber. Komm, Johannes sitzt da. Johannes sitzt da. Das passt. Ja, ja, passt doch. Wir sehen uns oft genug. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr kennt vielleicht schon meinen Humor, den habt ihr schon ein bisschen kennengelernt. Ich habe ein Wort vom Herrn gekriegt. Halleluja. Das steht in der Losung. Amen. Ihr Lieben, Epheser 1, in Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was gibt es Besseres wie sowas? Amen. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen und Halleluja. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Freue mich riesig. Wir freuen uns, Dagmar und ich, nicht ich, wir freuen uns riesig. Und wir sind selber ganz gespannt, was Gott tun wird. Und ich möchte einfach euch überhaupt jetzt mal so einzeln im Danken, Leute aus der Gemeinde, wir haben ein bisschen nach vorn gesetzt, und Leute aus Filderstadt, Ahlen sehe ich, Nürnberg, finde ich ganz, ganz klasse, Lorch. Ja, so. Ja, und wir sind sehr froh darüber. Ihr Lieben, wir wollen aber euch schon sagen, wisst ihr, wenn man mal so ein bisschen rumguckt und sich das Glory Life mal so anguckt, da ist ja völlig klar, dass Stuttgart ist schon Zentrum. Oh, der Georg ist ganz gespannt, der weiß gar nicht, der weiß nicht, was ich mache. Okay. Eigentlich schon. Aber wisst ihr, wenn man mal so die Reihe durchgeht, Hamburg, Nürnberg, Augsburg, Heidenheim, das ist schon klasse. Ja, das ist schon klasse. Ja, und deswegen gehört es sich eigentlich auch, dass man mal vorstellt, was eigentlich Heidenheim so wichtig macht. Ja, in diesem Kanon, und da möchte ich gerne mal Waldkirchenbild euch mal zeigen. Da seht ihr die überhaupt nicht mehr auffindbare Waldkirche in Heidenheim. Das Bild ist wirklich uralt und die Kirche gibt's nicht mehr. Da gibt's einen Better-Neubau, der ist mittlerweile auch schon abgerissen. Ja, die Gemeinden sind zusammengelegt. Ihr kennt das Thema in der Kirche. Das geht uns hier gar nichts an. Aber in der Kirche war ein Pfarrer nach dem Krieg, 15 Jahre lang, 1965 hat er Heidenheim verlassen. Das war der Karl Neff. Und der ist mit 94 Jahren, ist er vor 2 Jahren verstorben. Und in dieser Kirche hat dieser Mann gedient und hat Leute gehabt in seinem Team, die haben einfach angefangen zu beten. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Ja, ich weiß, hier sind alles Beter hier. Aber wisst ihr, was die gemacht haben? Ich sage euch mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Wir haben auch geistlichen Kampf und alles, das haben wir auch alles gemacht, ja. Spiritual Mapping, kennt ihr das? Mit Karte da, Punkte da, so Ding da, und dann kommt nachher eine gräußliche Figur raus. Da weißt du, was man machen muss. Okay, ihr wisst es? So. Und was die gemacht haben ist, die haben Heidenheim in 4 Straßenblöcke aufgeteilt und haben auf der Karte die 4 Straßen durchgebetet. Wer immer da wohnt, wer immer zur Kirche geht, wer auch nicht zur Kirche geht, dass der zum Glauben kommt, dass da Leben reinkommt. Und dann kamen die nächsten 4 Straßen. Und so haben die Straßengebiete durchgemacht. Glaubt ihr, dass das Erfolg hat? Ja. Amen. Sehen wir heute, dass das Erfolg hat? Halleluja. Ja. So, und dann geht's weiter. Mal nächstes Bild. Ja, die Maus. So, ihr seht an der Kleidung und dem weiten Schlag an der Hose, das ist nicht der Jesusmarsch von 2010, sondern das ist der Jesusmarsch von 1969. Da haben einfach die Leute aus diesem Kreis dort haben einfach durch den, das ist der Eugen-Jäckle-Platz, das ist der Steingasse, Modehaus, direkt Fußgängerzone heute, haben die einfach eine Demo durch die Stadt Heidenheim gemacht. Für Jesus, guckt euch die Worte an, da könnt man gerade dahinter stehen. Okay? Also ihr seht, Heidenheim hat eine lange Geschichte. Wir werden vielleicht noch ein paar andere Dinge auch noch mit dazu hören. Aber Heidenheim hat eine lange Geschichte von Erweckung. Es gab wirklich in dieser Stadt Erweckung. 1850 gab es im ganzen Prenztal Erweckungspredigten in den Wirtschaften. Da haben sich die Leute in der Wirtschaft getroffen und haben ihr Leben da Jesus übergeben. Weiß ich, das ist für viele Leute unbekannt, aber es ist immer gut, wenn man solche Geschichten kennt. 1996 gab es eine Ausgießung des Heiligen Geistes, 94, 95, Brownsville, ja, Toronto. Und das ist auch nach Heidenheim geschwappt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das Bild haben wir immer noch, dass alle die auf dem Bild sind, von diesem Schwappen jetzt nicht so übermäßig begeistert waren vielleicht. Könnt ihr euch vorstellen. Aber wisst ihr, es hat trotzdem geschwappt. Und wir in diesem Raum, wir haben Ja dazu gesagt, okay? Das war vor 30 Jahren, knapp 30 Jahren. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt liegt es zurück. Und ich sage euch was, jetzt sind wir offen für was Neues. Amen. Und jetzt wollen wir das, was Gott hat, neu. Ja, ich habe ein Bild gesehen, wisst ihr, ich träume ziemlich viel, ich sehe Bilder, ich bin nicht ganz der Poli, aber so ein bisschen was sehe ich mal schon. So ein bisschen was sehe ich mal schon. Wisst ihr, Gott hat zu mir gesagt, ja, ich bin die Welle. Ja, mach dir keine Gedanken über die Welle, aber ab und zu brauchst du ein neues Surfbrett. Du kannst nicht mit deinem, ich werde da nie drauf kommen, du kannst nicht mit deinem alten, 30 Jahre alten Surfbrett auf die, hat gleich jemand gesagt, ich weiß nicht, was war, oh, die Welle wird eh höher, wenn Gott kommt. Ja. Du kannst nicht auf die neuen Wellen Gottes mit den alten Brettern gehen. Und ich denke mir, deswegen sind wir hier, deswegen wollen wir da auch wirklich voll reingehen. Dagmar, ich würde gern an dich übergeben. Ja, wir wollen euch jetzt noch einen Einblick geben über die Geschichte von der Immanuel-Gemeinde. Wir haben ein ganz kurzes Video vorbereitet. Und an der Stelle möchte ich Grüße ausrichten von Helmut und Conny Deschner. Die sind leider krank, die wären natürlich unheimlich gerne heute dabei. Deschners haben 26 Jahre lang die Gemeinde hier geleitet, aufgebaut. Und das möchte ich einfach an der Stelle nochmal wertschätzen. Sie haben dann 2023 Hans-Gerd und mir die Gemeindeleitung übergeben. Und jetzt sind wir unterwegs nach Glory Life. Genau. Also wir schätzen ganz besonders bei Helmut und Conny, dass sie wirklich mit viel Liebe, mit viel Glauben das gemacht haben. Sie haben immer Offenheit gezeigt gegenüber dem Wirken des Geistes, haben alle Bewegungen, die es irgendwo gab, auch aufgesogen und mitgenommen. Sie haben wirklich auch Geduld gehabt mit uns und ich muss auch sagen, die Anfänge der Gemeinde waren nicht immer so ganz leicht. Wir waren natürlich ein turbo-charismatischer Haufen. Genau, jeder durfte sich ausleben, sage ich mal. Und es war auch nicht immer ganz einfach, so den familiären Zusammenhalt zu schaffen. Und es ist einfach dann über die Jahre auch reingekommen. Und ja, also sie haben da wirklich ganz, ganz toll, ganz lange uns gedient und mit reingenommen. Und jetzt möchte ich ganz herzlichen Dank sagen für Pastor Georg und Pastorin Irina und fürs Glory Life, insbesondere Filderstadt, das Zentrum, dass ihr von Anfang an, also wir sind jetzt so 2,5 Jahre oder fast 3 praktisch schon, dass wir euch besuchen und kommen, ihr habt uns von Anfang an eigentlich mit reingenommen, als Söhne und Töchter behandelt, genau, und in uns investiert und auch ganz praktisch geistlich und in den praktischen Dingen uns jetzt auch mit reingenommen und möchte auch wirklich danken für das Vertrauen, das ihr habt, insbesondere zu Hans-Gerd und mir, dass ihr uns das einfach so hier mit reinnehmt und auch unserer Gemeinde gegenüber. Ganz herzlichen Dank. Strecken uns aus, haben Hunger nach dir, wollen mehr von dir. Lassen alles andere los, fallen tiefer in dich, in deine Herrlichkeit. Trinken aus deiner Fülle, von deinem Lebensstrom, lebendiger. geben uns hin, Herr, wir geben uns hin. Ja, das soll wirklich das Motto sein. Wir halten nicht zurück. Amen. Ihr seht die Geschichte und ich sag's euch wirklich, ich glaube, spreche mal hier für die ganzen Gemeinde, wir sind hungrig, okay? Wir wollen wirklich den Move Gottes, den wollen wir wirklich sehen. Wir wollen diesen Flow sehen und ich weiß nicht, wie ihr hereingekommen seid. Also wir haben gespürt, es ist immer gut, aber es verändert sich was, kommt noch was. Amen. Da wollen wir uns wirklich nach ausstrecken. Wir sind so dankbar, bin bewusst auch nochmal danke, dass ihr wirklich hier seid. Auch das Team, pastorale Team, da ist, das ist wunderbar, wirklich. Wir sind wirklich froh. Ja. Und wisst ihr, seid mal ehrlich, wenn man Toronto und Brownsville und wir waren noch in Grand Rapids, da gab es auch noch Ableger und dann gab es Lakeland mit Todd Bentley. Ja. Wisst ihr, da müsst ihr immer einen Flieger hocken. Und hier eine Stunde, fünf Minuten. Ja, ich sag's euch. Okay? Eine Stunde, fünf Minuten. Okay? Das ist genial. Georg, das ist genial. Ja, und jetzt wissen wir, 15 Jahre wächst es schon und es ist wirklich in unserem Goi, wie man so sagt, ist das eine super Sache. Ja, und da sind wir wirklich froh drüber, dass das so wachsen und sich auch hier entwickeln darf. Wir sind richtig froh darüber. Ja, dann würde ich gerne an dich übergeben. Ist jemand vorne? Ist jemand heute? Sorry. Ja. Weißt du, bei einer kleinen Gemeinde, da kennst du beinahe jeden. Und ich sage euch was, wie Dagmar und ich das Pastorenamt übernommen habe, habe ich gesagt, Herr, wenn ich eine Person im Gottesdienst nicht kenne, egal wer, und oft hat sich's rausgestellt, die Person war schon 50 Jahre gläubig oder so, ich mache einen Aufruf zur Bekehrung, jedes Mal. Ich sage, möchtest du Jesus kennenlernen? Deswegen machen wir es so, aber jetzt sind so viele Leute da, ist jemand von euch neu hier in dieser Glory Life Gemeinde, dann müssen da alle kriegen da alle eine Rolle, ja. Aber ist jemand neu hier in unserem Glory Life Umfeld, der noch nie Filderstadt war oder Hamburg, Augsburg, Nürnberg, St. Pölten oder hier? Jemand hier? Ja, bitte. Würdet ihr hinten dem Arzt neben? Ja, Silvia macht's. Danke. Ja, super. So, jetzt so. Jetzt bin ich drauf. So, ja, ich freue mich hier zu sein. Schön, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier in Heidenheim. Und der Hans-Gerd hat schon so viel Wunderbares über die geistliche Geschichte von Heidenheim gesagt. Und ich kann euch sagen, ich habe auch eine ganz schöne Geschichte mit Heidenheim. Mir ist gerade jetzt bei der Herfahrt ist mir noch gekommen, tatsächlich ist es so, dass bereits meine Urgroßmutter hier in Heidenheim gewohnt hat. Das heißt, die Großmutter meiner Mutter hat in der hinteren Gasse hier in Heidenheim gewohnt. Meine Oma ist 1940 etwa hier nach Heidenheim gezogen, nachdem sie geheiratet hat. Hier ist meine Mutter zur Welt gekommen. Sie haben in der Castorstraße gewohnt, hier direkt die Straße hinter dem Gebäude, genau. Da hat meine Oma, das hat sie uns immer erzählt, da hat sie das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt. Dass damals die Heidenheimer Geschichte ein bisschen kennen, die wissen das. Damals sind ja die Amerikaner eingerückt bzw. angerückt und standen auf den Bergen um Heidenheim rum. Und da gab es ja diesen verrückten Befehl von Hitler, dass man bis zur letzten Patrone kämpft. Und somit hatten natürlich die Stadtbevölkerung Riesenangst, dass die ganze Stadt zerbombt und zerschossen wird. Und meine Oma auch und meine Mutter war damals ein Dreivierteljahr alt. Und sie hat damals in der Castorstraße, hat sie uns immer wieder erzählt, hat sie sich aufs Bett gelegt, hat meine Mutter neben sich gelegt als Baby und hat gesagt, okay, ich weiß nicht, ob sie gebetet hat oder wie auch immer. Sie hat jedenfalls gesagt, jetzt warten wir einfach auf das, was kommt, beziehungsweise sie hat eigentlich damit gerechnet, dass es vielleicht zu Ende ist. Ja. Und dann ist ja der Bürgermeister von Heidenheim zu den Amerikanern rausgegangen, praktisch mit der weißen Fahne in der Hand so ungefähr, hat mit denen auf dem Berg oben verhandelt und daraufhin ist Heidenheim verschont geblieben von der Zerstörung und sie haben alle überlebt. Und so hat meine Oma einfach diese Geschichten erzählt schon von Heidenheim und dann war, ist der Jens Julian auch da heute? Da kommen noch, genau, Jens Julian, Christina haben ja die Zahnarztpraxis hier in Heidenheim. Diese Zahnarztpraxis, da war meine Oma schon in den 40er Jahren tatsächlich in dieser selben Praxis. Dr. Schrey damals, ja, dann die alten Heidenheimer wissen es noch, dann Störle, jetzt Linke. Ja, da war ich bis 2010, bis meine Oma von, oder 12 sogar, bis meine Oma von hier weggekommen ist, dann ins Altersheim, war ich hier regelmäßig beim Zahnarzt, noch beim Vorgänger von Dr. Linke. Genau, so. Und das ist jetzt so ein bisschen im Natürlichen die Geschichte. Also meine Oma, ich war gerade noch beim Haus von meiner Oma, wo sie früher gewohnt hat, da in der Voigt-Siedlung, habe die alte Schulfreundin von meiner Mutter noch kurz besucht, mir die neuesten Geschichten erzählen lassen, vom Abriss der Waldkirche und so weiter. Ja, heftig. Und so, das ist so die natürliche Geschichte, aber die geistliche Geschichte ist auch interessant, weil tatsächlich ist es so, ich habe mich mit 18 zu Jesus bekehrt, in einer Situation, wo ich wirklich innerlich in Not war und geschrien habe innerlich, Herr, und nicht Herr, das habe ich damals nicht gesagt, weil ich Gott nicht kannte und auch nicht an ihn geglaubt habe, aber ich habe mich danach ausgestreckt, woher kommt mir Hilfe in dieser Situation? Und ich habe an alle möglichen Stellen gedacht und habe überlegt, dahin gehst du zu dem, machst du dieses, machst du jenes. Und überall habe ich gespürt, es bringt nichts. Und dann so am tiefsten Punkt der größten Not habe ich mich daran erinnert, dass meine Mutter mir, als ich ein kleines Kind war, von einem Gott erzählt hat, den man Vater nennen kann. Und als ich mich daran erinnert habe, in der Zeit, muss man dazu sagen, war jetzt in meinem Elternhaus damals nicht der Glaube nicht so präsent, ich habe mich daran erinnert, dass sie mir davon erzählt hat und plötzlich habe ich gespürt, dass von diesem Gott, den man Vater nennen kann, eine Wärme ausgeht. Und ich wusste einfach, wenn mir irgendwas helfen kann, dann hat es mit diesem Gott zu tun, den man Vater nennen kann. Und so habe ich damals in meinem Herzen geschrien und gesagt, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Und ich bin dann im Frieden eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht und ich wusste ab diesem Moment, diesen Gott, den man Vater nennen kann, kennenzulernen, das wird der Rest meines Lebens, wird es ausfüllen. Und von diesem Tag an war ich hungrig nach diesem Gott, habe mich ausgestreckt nach diesem Gott. Ich kannte damals das Evangelium nicht, ich kannte die Bibel nicht, also das Vaterunser, das kannte ich und im Psalm 23, das habe ich dann jeden Tag rauf und runter gebetet, weil ich einfach so hungrig war nach diesem Gott. Und im Nachhinein muss man sagen, diese Tatsache, dass meine Mutter mir erzählt hat von diesem Gott, den man Vater nennen kann, lässt sich tatsächlich zurückführen auf die Erweckung in der Waldkirchengemeinde in den 50er Jahren. Das hat mir meine Mutter später erzählt. Meine Mutter war da in der Waldkirchengemeinde im Konfirmandenunterricht beim Pfarrer Neef, hat sich damals bekehrt, wurde von neuem geboren. Auch wenn dann in der Zeit, wo ich Jugendlicher war, das nicht so eine große Rolle mehr gespielt hat, aber letztendlich war im Hintergrund, war ja immer der Glaube irgendwo wichtig. Das wusste ich auch irgendwie so, latent irgendwie. Ja. Auch wenn wir in der Zeit nicht in die Kirche gegangen sind oder so, aber da war einfach dieser Same gelegt. Ja. Und deswegen, wenn ich tatsächlich meine eigene Bekehrung auf eine geistliche Wurzel zurückführen kann, dann geht sie tatsächlich hier nach Heidenheim. Ja, ist doch interessant. Ja. Und jetzt sind wir heute Nachmittag hier und eröffnen die Glory Life Gemeinde hier in Heidenheim in den Räumen der Baptisten, wo ich übrigens weiß, dass meine Oma vor 20 Jahren hier mal in diesem Raum war, weil sie hatte nämlich eine Freundin, mit der sie immer Schach gespielt hat und die ging zu den Baptisten. Ich hatte schon mit dem Horst schon drüber gesprochen. Neumann hieß sie mit Nachnamen, die Käthe Neumann, genau. Für mich war es immer nur die Frau Neumann. Mit der hat meine Oma Schach gespielt und da sie natürlich eine gläubige Baptistin war, hat sie meine Oma auch mal hier zum Gottesdienst eingeladen und so war sie auch mal hier, hat sie auch erzählt. Und jetzt bin ich hier und sind wir hier. Ist doch interessant und so sind die Wege Gottes. Ist doch wirklich, wirklich spannend zu sehen, wie einfach die Wege Gottes sich so führen und wie wir jetzt hier einfach gemeinsam feiern dürfen, ja, wirklich diese Zusammenführung feiern dürfen, weil das ist das, was heute hier stattfindet. Wir haben jetzt gerade ja diesen Film gesehen, auch der Geschichte der Emanuel-Gemeinde, die ja vor etwa 30 Jahren gegründet worden ist. Glory Life ist auch vor 31 Jahren gegründet worden, also ähnlich alt sozusagen, ja, ursprünglich. Na, seit 2010 erleben wir wirklich permanent diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und seit 2-3 Jahren kommen Hans-Gerd und Dagmar regelmäßig zu uns nach Filderstadt und die Annäherung hat mehr und mehr stattgefunden, die Zusammenführung hat stattgefunden. Und heute können wir sozusagen auf der einen Seite einen Endpunkt setzen, was die Zusammenführung angeht, aber auf der anderen Seite auch einen neuen Startpunkt, was wirklich einfach auch die Entwicklung der Glory Life Gemeinde oder von Glory Life hier in Heidenheim angeht. Und das, glaube ich, ist wirklich ein Grund zu feiern, diese Zusammenführung. Da wollen wir doch mal wirklich Jesus mal wirklich die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und so wollen wir ihn jetzt zum Anfang, wollen wir ihn loben und preisen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wollen wir starten mit Lobpreis, wollen wir feiern zusammen und ja, sind gespannt auf das, was Gott tun will, auch heute in unserer Mitte. Ihr dürft euch ja immer, das wisst ihr bei Glory Life, ihr dürft euch frei bewegen im Lobpreis, dürft auch gerne nach vorne kommen, auch wenn hier vorne nicht viel Platz ist, aber wir tun das Pult ein bisschen zur Seite und euch einfach frei bewegen im Lobpreis und einfach die Zeit mit Gott genießen. Jeder darf Gott so begegnen, wie es für ihn oder für sie richtig ist. Ja, im Stehen, im Tanzen, im Sitzen, wie auch immer. In Ruhe, in Freude, wie auch immer. Ja, Halleluja. Oh, und eine Tuba haben wir auch. Preis den Herrn, das ist auch wunderbar. Halleluja. Sehr schön. Okay, los geht's. Lasst uns Gott preisen und loben. Genau, wenn ihr vielleicht das ein oder andere Lied noch nicht kennt, aber sie sind alle ganz, ganz einfach, einfach mitsingen, werden auch hier am Beamer angezeigt. Genau, springt einfach rein. Oh, wir danken dir, Herr, für diese Gemeinde. Hier vor Ort, Herr, wir danken dir für die bisherige Emanuel-Gemeinde und ab heute Glory Life-Gemeinde. Herr, wir danken dir, dass du an dieser Kreuzung, an dieser Wegkreuzung, Herr, dass du jedem von uns wirklich einen Geschmack gibst, Herr. Einen Vorgeschmack gibst, Herr, für das Neue, was du jetzt tun möchtest, Herr. Das Alte war gut, Herr. Aber du sagst in deinem Wort, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren, Herr. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du Neues tust, Herr. Und wir lassen gerne das Alte hinter uns, Herr, damit du das Neue tun kannst, Herr. Oh, wir sagen gerne Danke für das Vergangene und lassen es hinter uns. Und wir sagen Danke bereits jetzt prophetisch für das Neue, was du tust. Halleluja, Herr. Wir danken dir, Herr, dass ein neuer Geist da ist, Herr. Es ist derselbe Heilige Geist, aber es ist trotzdem eine neue Wirksamkeit, eine neue Welle, ein neues Wehen des Heiligen Geistes. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du die Dinge auch hier, speziell in dieser Gemeinde, ganz neu anbläst. Wirklich mit Rückenwind. Ja, Rückenwind. Ich habe immer dieses Wort Rückenwind. Rückenwind für die Gemeinde, Rückenwind für deine Kinder hier, Rückenwind für die, die sich hier versammeln. Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind. Halleluja, Halleluja. In Johannes 3 heißt es, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir wissen nicht im Voraus immer, wohin es geht, aber wir wissen, dass der Wind bläst. Und wir wissen, dass er uns leitet und führt und dass er uns an Orte bringt, wo wir vielleicht noch nie gewesen sind. An Orte im Geist, Orte der Begegnung mit Gott, die wir vielleicht noch nie kennengelernt haben. Aber er nimmt uns dahin. Der Wind weht, wo er will, und wir hören sein Sausen, und alles, was wir tun müssen, ist uns einfach in den Wind hineinlehnen. Einfach hineinlehnen. Einfach hineinlehnen in das, was Gott jetzt tut. Halleluja. Der Wind des Geistes hat nie aufgehört zu blasen hier in Heidenheim. Halleluja. Halleluja. Und wir lehnen uns einfach in ihn hinein. Und wir gehen mit ihm. Wir lassen uns von ihm mitnehmen in das, was er jetzt für uns vorbereitet hat. Im Vertrauen. Das ist Vertrauen. Was ist Vertrauen? Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Aber du vertraust ihm, ohne es zu wissen. Du durchdenkst es nicht, sondern du vertraust ihm einfach. Halleluja. Halleluja. Ja, der Heilige Geist lädt dich ein. Ich höre wirklich zu einigen, sagt, ja, ich lade dich ein, dich mitnehmen zu lassen von meinem Wind. Zu manchen sagt er vielleicht, ich lade dich ein, dich ganz neu mitnehmen zu lassen von meinem Wind. Bei manchen ist es vielleicht überhaupt neu, der Wind des Geistes. Und er lädt dich ein, einfach dich mitnehmen zu lassen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wehen, Herr, hier. Danke, Herr, für dein Wirken in dieser Stadt, Herr. Danke dir von ganzem Herzen, Herr, für alle deine Söhne und Töchter, die du in dieser Stadt hast. Wie Paulus gesagt hat, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, hat Gott zu ihm gesagt. Und das Volk Gottes in Heidenheim ist natürlich größer als unsere Versammlung hier. Und wir wollen ihm wirklich danken für das gesamte Volk Gottes in dieser Stadt. Halleluja. Und ihm danken für sein Volk, das er in dieser Stadt hat. Und wir wollen ihm danken, dass sein Wind weht über sein Volk in dieser Zeit. Halleluja. Es ist die Zeit, es ist die Zeit, auch in Deutschland. Gott weht mit einem neuen Wind. Ein neuer Wind weht. Halleluja. Der Wind des Geistes. Schau nicht auf den Wind, der weht in der Welt. Da wehen auch Winde und manchmal auch neue Winde, aber die sind nicht immer alle immer gut. Aber schau auf den Wind des Geistes, der weht. Der ist gut und er weht, er weht. Gottes Pläne entfalten sich. Gottes Pläne kommen zustande. Halleluja. Alles, was er vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, dass es geschieht, es kommt zustande. Und du bist ein Teil davon. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wollen wir mal Jesus die Ehre geben? Halleluja. Danke, Jesus, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft Platz nehmen. Halleluja. Nochmal so schön, bei euch zu sein. Ich freue mich. Ganz vielen Dank auch an Hans-Gerd und Dagmar, dass sie alles so wunderbar hier vorbereitet haben mit dem ganzen Team, auch an alle Mitarbeiter. Geben wir mal all den Mitarbeitern, die auch diesen Gottesdienst möglich gemacht haben, dem ganzen Team einen kräftigen Applaus. Das ist wunderbar, so schön. Wir fühlen uns ganz zu Hause hier. Preist den Herrn. Wunderbar. Halleluja. Geht's euch gut? Ja. Schön, viele von euren Gesichtern kenne ich. Ja. Wer ist denn zum allerersten Mal, ich wollte es einfach nur noch mal sehen, weil ich habe es vorher nicht gesehen, aber wer ist zum allerersten Mal in der Glory Live Veranstaltung überhaupt heute? Okay, herzlich willkommen, sind noch einige. Herzlich willkommen, gebt mir mal einen besonders kräftigen Applaus nochmal. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar, sehr schön. Okay, war noch welche, die noch kein Geschenk bekommen haben, Hans-Gerd? Okay, wer hat noch kein Geschenk hier? Ja, okay, super. Jeder, der zum ersten Mal am Gottesdienst ist, kriegt bei uns immer ein Geschenk. Das ist ganz wichtig. Halleluja. Gut, ihr Lieben, bevor wir jetzt heute, weil es ist ein besonderer Tag und wir wollen da natürlich in besonderer Weise, wollen wir hier die neue Glory Life Gemeinde Heidenheim segnen und insbesondere Hans-Gerd und Dagmar auch als Pastoren auch dieser Glory Life Gemeinde auch nochmal einsetzen als Glory Life Pastoren. Ja. Aber bevor wir das tun, hatte ich so auf dem Herzen, ich dachte einfach, das glaube ich ist gut, einfach heute ein bisschen, nicht lang, aber einfach ein bisschen darüber zu sprechen, was bedeutet eigentlich Glory Life? Weil ab heute heißt diese Gemeinde hier Glory Life Gemeinde, aber was heißt es? Unser Name Glory Life ist ja kein Zufall. Es ist ja nicht einfach irgendwie, dass wir uns was Schönes ausgedacht hätten, was irgendwie gut klingt. Schon gar nicht waren wir irgendwie erpicht drauf, unbedingt einen englischen Namen zu haben. Sondern als wir den Namen ausgesucht haben, haben wir uns gefragt, wofür wir stehen. Und tatsächlich stehen wir dafür, dass dieses Herrlichkeitsleben, Glory Life, Herrlichkeitsleben in der Gemeinde Jesu hervorkommt. Amen. Glory Life heißt Herrlichkeitsleben. Und es ist wichtig, dass wir uns unserer Identität auch bewusst sind, ja, als das, was wir sind. Weil Gott hat mal, das ist noch gar nicht lang her, vor einigen Wochen hat er zu mir so klar diesen Satz gesprochen. Er hat gesagt, ich multipliziere Identität. Das ist interessant. Ich multipliziere Identität. Und er hat mich dahin geführt, auch zu 1. Mose 1 nochmal, wo es ja heißt, als Gott die ganzen Dinge schuf, die Pflanzen, die Tiere und so weiter. Und insbesondere bei den Pflanzen, da sagt er, er schuf es und alles hatte in sich den Samen, um sich zu multiplizieren nach seiner Art. Das heißt da immer nach seiner Art. Alles multipliziert sich nach seiner Art. Und im Geist ist es nicht anders. Menschen werden nicht zu irgendetwas Beliebigem hingezogen oder angezogen, zu irgendwas, wo man gar nicht so genau weiß, wofür stehen die eigentlich, was ist es eigentlich, sondern Zug wird immer entfaltet durch Identität. Ja, das siehst du ja in der Welt, wenn du dir die Influencer anschaust, die für irgendwas stehen, ja, keine Ahnung was, gibt's ja alles Mögliche, ja. Die stehen für irgendwas und die Menschen verbinden das mit ihnen und die wollen dann genau das, die docken an dieser speziellen Identität. Und ich glaube, so ist es auch im Reich Gottes und das ist dieser Satz, den Gott dazu mir gesagt hat vor einigen Wochen oder Monaten jetzt vielleicht schon, ich multipliziere Identität. Das heißt, wenn wir wissen, wer wir sind, dann haben wir in uns das Potenzial, uns zu multiplizieren. Wenn du nicht weißt, wer du bist, kannst du dich schlecht multiplizieren, weil du weißt gar nicht, was du weiterzugeben hast. Du weißt gar nicht, wofür du stehst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wofür wir stehen. Weil je klarer wir in unserer Identität verwurzelt sind, umso klarer oder umso stärker wird der Sog sein, sozusagen, der von dem ausgeht, wofür wir stehen. Das heißt, andere Menschen werden da hingezogen und andere Menschen docken da an, weil sie genau das wollen, wofür wir stehen. Und deswegen so wichtig die Frage, wofür stehen wir? Wofür stehen wir als Glory Life Gemeinde Heidenheim? Wofür stehen wir überhaupt als Glory Life? Wir stehen für Glory Life. Amen, das ist sehr einfach in dem Fall, sehr einfach. Wir stehen für Glory Life. Was heißt es aber? Ja, es ist ja wichtig, dass wir verstehen, Herrlichkeitsleben, das ist nicht einfach nur ein Steckenpferd von irgendwie ein paar besonders charismatisch beschleunigten Christen oder von irgendwelchen lustigen Hüpfern, die irgendwie besonders abgehoben sind oder so irgendwas, ja, sondern, und da möchte ich dir einfach nochmal so eine kleine Grundlage legen einfach heute, das Herrlichkeitsleben ist letztendlich nichts anderes als die automatische und logische Konsequenz des Glaubens an das Evangelium. Das volle Evangelium. Amen. Das Evangelium. Ja, tatsächlich ist es so, dass mit dem Evangelium alles steht und fällt, was wir leben. Auch mit unserem Verständnis des Evangeliums. Und tatsächlich ist es so, dass auch im Leib Christi teilweise ein begrenztes Verständnis für das Evangelium gibt. Also viele Christen würden zum Beispiel sagen, ja, das Evangelium bedeutet, dass ich Vergebung meiner Sünde habe und deswegen ich jetzt zu Gott kommen kann zum Beispiel. Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr wesentlicher Teil des Evangeliums und es gehört zum Evangelium definitiv. Aber es ist noch nicht alles, was das Evangelium beinhaltet. Was ist das Evangelium, theologisch gesprochen? Das Evangelium ist das stellvertretend von Jesus Christus für uns vollbrachte Werk durch sein Leiden hindurch, durch das Kreuz hindurch, über seine Auferstehung bis hin zu seiner Auffahrt in den Himmel und der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gemeinde. Amen. Dieses Werk hat Jesus Christus, und das ist der Schlüssel zum Verständnis des Evangeliums, stellvertretend für uns vollbracht. Was heißt es? Stellvertretend für uns vollbracht. Das heißt, er hat es vollbracht für uns und stellvertretend heißt ja, er hat es vollbracht an unserer Stelle. Das heißt, er hat es vollbracht als du, als wir. Er hat es sozusagen in Identität mit uns vollbracht. Die Bibel lehrt, Paulus lehrt es ganz klar, dass bei allem, was Jesus Christus stellvertretend für uns getan hat, waren wir mit dabei. Sagst du, ja, aber das ist ja schon 2000 Jahre her, war ich nicht dabei, im Geist. Amen. In dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, trittst du da ein und du warst mit dabei. Paulus sagt zum Beispiel in Galater 2, Vers 19, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, er zieht sich mit Christus am Kreuz. Natürlich nicht seinem jetzigen Leben nach, sondern seinem alten Leben nach. Seinem Leben in der Sünde nach. Sein Leben in der Sünde, sein Leben ohne Gott ist mit Christus gekreuzigt. Das war mit dabei, als Christus gekreuzigt wurde, war dein altes sündiges Leben mit dabei. Als Jesus begraben wurde, sagt Römer 6, Vers 4, sagt er, wurden wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Immer mit, das Wort mit, immer wenn du im Neuen Testament das Wort mit findest, dann denkst du daran, stellvertretend, ja, mit. Mit gekreuzigt, mit begraben. Römer 6, Vers 4, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod und dann geht's weiter, damit wir jetzt durch, so wie Christus aus den Toten auferstanden ist, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm begraben und wir sind auch mit ihm auferstanden. Mit ihm auferweckt. Das steht Epheser 2, Vers 6 auch. Wir sind mit Christus auferweckt. Amen. Wir sind mit Christus auferweckt. Passt es vom Ton her, oder? Irina sagt, es wäre zu laut. Okay, ich weiß nicht, ob die da hinten auch noch hören. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hier die Akustik ist. Ja, passt für euch, oder? Ich will euch ja nicht überschreien oder so. Ja. Ich habe eh eine laute Stimme, von dem her. Okay, also, das volle Evangelium, das stellvertretend für uns vollbrachte Werk Jesu Christi, über das Kreuz, mit Christus gekreuzigt, mit Christus begraben, mit ihm auferweckt zu einer neuen Schöpfung. Ja, das ist die neue Geburt. Und jetzt geht's aber noch weiter. Und das vergessen wir oft. Epheser 2, Vers 6 sagt nicht nur, wir sind mit ihm auferweckt worden, sondern er sagt auch, wir sind mit ihm versetzt worden an himmlische Orte. Amen. Das heißt, wir waren auch, weißt du, auch die Himmelfahrt von Jesus gehörte zu seinem stellvertretenden Erlösungswerk. Das Erlösungswerk war nicht beendet, als Jesus auferstanden war, weil sonst wäre er ja heute noch hier auf der Erde und der Heilige Geist hätte sich nie ausgießen können. Der konnte erst ausgegossen werden, nachdem Jesus beim Vater war. Ja? So, also sind wir mit ihm auferstanden und wir sind mit ihm auferweckt und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Das heißt, wenn wir wirklich das volle Evangelium vom stellvertretend vollbrachten Erlösungswerk von Jesus Christus glauben, dann bedeutet es in der Konsequenz, dass das Leben versetzt an himmlische Orte in der Herrlichkeit Gottes unser Leben ist. Als Christen, verstehst du? Nicht als Glory Lifer nur, sondern als Christen überhaupt. Das ist die Konsequenz des Evangeliums. Wenn wir das Evangelium wirklich glauben, dann ist es die Konsequenz. Ja, Johannes 17, 22 sagt Jesus, bevor er zum Vater geht, er sagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ja, was ist überhaupt die Herrlichkeit Gottes? Das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist nicht irgendwie nur ein schönes Wort, das ab und zu mal in Lobpreisliedern vorkommt, sondern, ja, Amen, so dachte ich immer noch, als ich mich bekehrt habe am Anfang in den ersten Jahren, als es noch keine große Offenbarung über diese Herrlichkeit gab, dachte ich immer, ja gut, das ist halt so ein schönes Wort, ne, wo einfach sagt, okay, tolle Atmosphäre, Herrlichkeit, wunderbar. Aber weißt du, die Herrlichkeit Gottes, was ist es? Die Herrlichkeit Gottes, ich kann jetzt nicht näher auf die ganzen griechisch und hebräischen Worte eingehen, sonst wird es zu lang, aber ich fasse es zusammen, es ist die Substanz des Himmels. Es ist die Substanz, die von Gott ausgeht. Es ist die Substanz, die vom Thron des Vaters permanent ausgeht. Es ist die Substanz, die du in Offenbarung 4 siehst, wie Blitze und Stimmen und Donner vom Thron ausgehen. Es ist die Substanz, durch die Zeichen und Wunder geschehen. Es ist die Substanz, durch die Dämonen in die Flucht geschlagen werden. Es ist die Substanz, in der sich einfach kein Teufel, kein Dämon überhaupt halten kann. Amen. Es ist die Substanz, in der Krankheit sich letztendlich nicht halten kann. Es ist die Substanz des Himmels. Und das Evangelium von Jesus lehrt uns ganz einfach, diese Substanz hat Jesus uns in vollem Maße erkauft. Ja, Jesus sagt nicht, oh ja, Vater, so super, etwas von der Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen auch gegeben. So, jedem so ein bisschen, dem Hans-Gerd ein bisschen mehr und der Dagmar und anderen ein bisschen weniger und so weiter. Nein, dieselbe Substanz, sagt Jesus, die du mir gegeben hast, also Jesus gegeben hast, habe ich ihnen allen gegeben. Das heißt, dieselbe Substanz, derselbe Raum der Herrlichkeit ist frei zugänglich für uns, indem Jesus sich bewegt hat. Amen. Jesus sagt von sich selber in Johannes 3, Vers 13, da spricht er im Zusammenhang auch mit der neuen Geburt, da sagt er, spricht er von sich selber als dem Sohn des Menschen hier auf der Erde, der zugleich im Himmel ist. Ja, Johannes 3, 13, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Ja, das heißt, Jesus spricht von sich wie von einem, ich sag mal, bidimensionalen Wesen. Ja? Er ist seinem Körper nach hier auf der Erde, mit beiden Beinen auf der Erde, aber gleichzeitig mit seinem Geist im Himmel. Und genau das ist das, was Paulus lehrt, was Jesus für uns erkauft hat. Genau das ist das Herrlichkeitsleben. Amen. Als Herrlichkeitslebens Söhne und Töchter Gottes sozusagen, also mit anderen Worten als Christen, und so sollte das Leben jedes Christen sein, sind wir auf der einen Seite mit beiden Beinen auf der Erde, das heißt, es sind nicht irgendwelche Spinner, wir wissen schon, was wir tun, auch hier auf der Erde, Halleluja, Amen, aber wir sind gleichzeitig im Geist verbunden mit dem Himmel. Ja, unsere Hauptausrichtung ist auf das, was im Himmel ist. Herr Paulus hat es den Kolossern gesagt, er hat in Kolosser 3, Vers 1 hat er gesagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sind oder denkt an das, was droben ist. Richtet euch aus auf das, was droben ist. Ja, richtet euch aus auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Denn ihr seid gestorben. Ja, das ist mit Christus gestorben. Und euer Leben, sprich das neue Leben, das Auferstehungsleben, ist jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Es ist in diesem Raum der Herrlichkeit. Richtet euch darauf aus. Darauf kommt es an. Amen. Und das bedeutet, Herrlichkeitsleben zu leben, bedeutet uns auszurichten auf das, was droben ist. Anstatt uns auszurichten auf das, was die Umstände sagen, auszurichten auf das, was im Natürlichen ist, auszurichten auf die Probleme, auszurichten auf die Welt. Anstattdessen sagt er, richtet euch aus auf das, was droben ist. Richtet euch aus auf die Herrlichkeit Gottes. Und ihr werdet euch mehr und mehr mit dieser Substanz verbunden sehen. So dass ihr zu einem Kanal werdet. Für den Himmel auf der Erde. Amen. Ich meine, Jesus hat es gebetet. Er hat gesagt, Vater, unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, wie soll denn das passieren, dass der Wille Gottes hier auf der Erde wie im Himmel geschieht? Besser gefragt, durch wen soll es passieren? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich glaube, du bist gemeint. Amen. Es soll durch dich geschehen. Aber wie kann es durch dich geschehen? Indem du dir als Christ dessen bewusst wirst, was Jesus Christus tatsächlich für dich erkauft hat, was er aus dir gemacht hat und wo du auch durch ihn jetzt zu Hause bist. Weißt du, wir müssen unsere Heimat kennen. Und unsere Heimat ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Weißt du, wenn ich sterbe eines Tages, dann werde ich ungetrübt die Herrlichkeit Gottes erleben, weil Jesus mich erlöst hat, nicht weil ich so tolle Sachen gemacht habe, sondern aufgrund der Erlösung von Jesus, einzig und allein aus purer Gnade. Aber ich sage dir was, die Herrlichkeit Gottes kann ich auch jetzt und hier bereits beginnen zu erleben. Amen, soll ich sogar. Ich sage immer so, wenn du die Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde noch nie wirklich erlebt hast in deinem Leben, dann weiß ich gar nicht, wo du als Christ unterwegs bist eigentlich. Ja? Verstehst du, wenn wir wirklich, und das glaube ich ist diese Zeit jetzt, wo Gott wirklich sein volles Evangelium dem Leib Christi wieder bewusst macht. Das ist kein neues Evangelium, das ist das alte Evangelium. Das hat Paulus schon gepredigt. Das war damals ganz klar. Weißt du, deswegen sind ja die Zeichen und Wunder passiert durch die ersten Jünger und durch die Apostel. Warum? Weil sie verbunden waren mit dem Himmel. Weil sie sich darauf ausgerichtet haben, weil sie das im Glauben ergriffen haben, was Jesus für sie getan hat. Halleluja. Weil sie, wie Paulus sagt, Galater 5, 16, weil sie im Geist gewandelt sind anstatt gemäß dem Natürlichen. Galater 5,16 heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist. Das ist ein Kernwert bei Glory Life, ist im Geist zu wandeln. Was heißt es? Im Geist zu wandeln heißt nicht immer nur, ich wandle im Geist, ich sehe gar nichts, ich weiß gar nichts, ich verdränge alles, irgendwie jedes Problem oder so. Das heißt nicht Wandel im Geist, sondern Wandel im Geist heißt schlicht und einfach, so definiere ich das, Wandel im Geist heißt wandeln gemäß der Realität dessen, was das Wort Gottes sagt. Amen. Wandeln, leben gemäß der Realität dessen, was die Bibel sagt über mich als von neuem geborenen Sohn oder Tochter. Wandel gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, wo wir als Christen zu Hause sind, was uns gehört, was wir haben, welche Verheißungen wir bekommen haben, die in Christus ja alle Ja und Amen sind. Das ist ja das Gute. Alle seine Verheißungen, alle die ganzen Verheißungen vom ersten Mose, weißt du auch schon, die im Alten Testament, sind alle durch Jesus Christus Ja und Amen. Durch sein vollbrachtes Werk und in der Herrlichkeit sind sie bereits Realität. Und Wandel im Geist ist nichts anderes als Wandeln im Bewusstsein der Realität dessen, was das Wort Gottes sagt. Amen. Also, ganz praktisch heißt es, ja, es mag sein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es schon so, dass ich mich nicht immer total herrlich fühle. Oder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja? Ich fühle mich nicht immer total herrlich. Ich wache nicht jeden Morgen auf und der erste Gedanke ist, wow, die Herrlichkeitswolke ist wieder so dick hier in meinem Schlafzimmer. Ja, immer mehr, Amen, Amen. Ja. Aber, ja, verstehst du, natürlich sind wir hier in dieser Welt ausgesetzt den natürlichen Gefühlen, den natürlichen Gedanken, Umstände, auch dessen, was natürlich Menschen sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie läuft es, der Arzt sagt dieses, der Banker sagt jenes und so weiter, was geht nicht, verstehst du? Aber Wandel im Geist heißt, wir gehen nicht gemäß dem, was wir sehen, hören, fühlen, was uns irgendjemand sagt in der Welt, sondern wir gehen nach dem, was das Wort Gottes sagt. Amen. Wir bauen uns ein Bewusstsein. Wir bauen uns ein Bewusstsein dessen, was das Wort Gottes sagt. Ja, Paulus betet dieses Gebet. Ich glaube, das ist eins der, also neben dem Vaterunser natürlich, eins der stärksten Gebete im ganzen Neuen Testament. Das ist ja dieses Gebet, das musst du immer wieder studieren. Epheser 1, Vers 16, ja, wo er betet für die Epheser und sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also zu viele Heilige sind sich des Reichtums der Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben zu wenig bewusst. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mir manchmal dessen auch noch zu wenig bewusst. Ich wachse da drin. Also und deswegen meditieren wir bei Glory Life, meditieren wir über dem Wort Gottes, meditieren wir über den Verheißungen. Wir verinnerlichen das, was das Wort Gottes sagt. Wir gehen da hinein, wir gehen da tiefer hinein in das, was das Wort Gottes sagt, um uns einfach dieses Bewusstsein zu bauen. Es geht um Bewusstsein, darum betet Paulus, ja, dass wir erkennen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann hilft er ihnen noch ein bisschen, um ihr Bewusstsein zu bauen, den Ephesern, indem er ihnen erklärt und sagt, hey, diese Power, die in euch wirksam ist, sag mal zu deinem Nachbarn, diese Power, die in dir wirksam ist, diese Power, die in dir wirksam ist, die hat er in Christus wirksam werden lassen. Amen. Du musst nicht alles jetzt nochmal nachsprechen. Ich lese es einfach vor, den Vers. Er hat sie in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das heißt, die Kraft, die in dir wirksam ist, ist nichts weniger als die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Die Herrlichkeit, an einer anderen Stelle heißt es, dass die Herrlichkeit des Vaters Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, die Herrlichkeit in deinem Leben, die Herrlichkeit auf deinem Leben, die Herrlichkeit um dich herum als Sohn Gottes, weißt du, ist dieselbe Herrlichkeit von der Dimension, von der Kraft, von der Fülle her, dieselbe Herrlichkeit, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Halleluja. Ich meine, was Stärkeres gibt's ja nicht, oder? Also ich meine... Das sprengt dein Bewusstsein. Und also die Wahrheit ist, je mehr dir das bewusst wird, umso mehr wird es hervorkommen. Ja, Jesus hat es gesagt, er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er hat gesagt, hey, dieses Licht, das darf nicht unter den Scheffel gestellt werden. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir als Christen arrogant sein sollen und sagen sollen, hey, wir sind irgendwie was Besseres als die anderen. Nein, wir sind nichts von Natur aus nichts anderes als arme Sünder, die begnadigt wurden. Aber jetzt, durch das Erlösungswerk, sind wir herrliche Söhne. Und jetzt haben wir diese Substanz. Und Jesaja 60 sagt das ist auch prophetisch auf den neuen Bund. Steh auf, sei Licht. Ja, steh auf. Lass dein Licht leuchten. Er sagt dann weiter, denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf. Und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Also sieh dich einfach mal von dieser Seite, sieh einfach mal die Herrlichkeit des Herrn über dir erscheinen. Immer wieder, weißt du, wenn du stehst morgens auf und du hast vielleicht, was weiß ich, hier ein Ziepen ziehen, da ein Ziepen, da ein keine Ahnung was, Kaffee kalt, was auch immer, was du vor dir hast. Aber weißt du, das ist vielleicht der erste Moment. Aber im zweiten Moment, setz dich einfach mal hin, bring deine Seele zur Ruhe und sieh einfach mal die Herrlichkeit des Herrn über dir scheinen. Sieh dich einfach mal unter diesem Baldachin der Herrlichkeit Gottes. Also, und schon wird alles anders. Es geht ganz schnell, ja? Da brauchst du nicht Stunden dafür. Das ist nur eine Frage der Ausrichtung. Amen. Das ist eine Frage der Ausrichtung. Glory Life heißt, wir richten uns auf das aus, was uns als Christen gehört. Und damit werden wir zu einem Kanal für das, was Jesus dieser Welt verheißen hat durch das Evangelium. Ja? Und es ist nichts weniger, als dass der Himmel mehr und mehr auf die Erde kommt, bevor es dann den endgültigen neuen Himmel und die neue Erde gibt. Schon jetzt soll mehr und mehr von diesem Himmel auf die Erde kommen. Jesus hat ja dieses Gebet, das Vaterunser, nicht einfach so gebetet, damit es nicht erhört wird. Weißt du? 2000 Jahre lang hat die Kirche teilweise dieses Gebet nur gebrabbelt und nie damit gerechnet, dass es wirklich mal vielleicht wirklich erhört werden könnte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber ich sagte, überall da, wo Christen das glauben und ergreifen, da passiert's. Amen. Jesus hat es gesagt, Markus 1, Vers 15, er hat gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist, so steht das griechische Wort da, zum Greifen nahe. Das heißt, es ist ergreifbar. Du kannst es ergreifen. Und dann sagt er noch was Wichtiges, dann sagt er nämlich, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Mit anderen Worten, richtet euch weg von dem, was euch die Welt sagt, richtet euch weg von dem, was euer Gefühl sagt, richtet euch weg von dem, was die Umstände sagen und glaubt dieses Evangelium. Ergreift diese Dimension der Herrlichkeit, ergreift seine Verheißung, ergreift das, was der Vater im Himmel für uns verheißen hat in dieser Zeit. Lass dein Leben ein Teil davon sein, dass der Vater im Himmel dieses Gebet von Jesus erfüllt, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Halleluja. Lass es zu. Lass es zu. Halleluja. Natürlich gibt es dabei manchmal Kämpfe. Ja, manchmal ist es leichter, manchmal ist es weniger leicht. Ganz einfach. Manchmal gibt es Enttäuschungen. Manchmal gibt es Rückschläge. Manchmal gibt es Herausforderungen, aber weißt du, und das wisst ihr natürlich auch nach 30 Jahren Gemeindegeschichte, klar gibt es das. Weißt du? Aber das Entscheidende ist, immer wieder neu, das Entscheidende ist, dass wir uns davon nicht rausbringen lassen, sondern immer wieder neu sagen, Moment, aber was gilt? Was gilt? Johannes 17, 22 gilt. Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Es gilt, es ist so. Und es wird sich erweisen, es wird sich durchsetzen. Und selbst wenn mal zwischendurch ein herber Rückschlag kommt, am Ende des Tages wird sich diese Verheißung durchsetzen. Amen. Halleluja. Ja, und weißt du, ich selber habe in meinem Leben auch Dinge erlebt, weißt du, die nicht so gelaufen sind, wie ich das gedacht habe oder wie ich das auch geglaubt habe. Und entscheidend ist nicht, ob du mal eine Niederlage erlebst oder mal einen Rückschlag erlebst, sondern entscheidend ist, wie du damit umgehst. Amen. Ja, als wir im Jahr 2010 bei Glory Life wirklich diesen Durchbruch hatten in diese Dimension der Herrlichkeit und wirklich in diesem Jahr bereits damals, da fing es an mit diesen nochmal außergewöhnlicheren Wundern, als wir es davor schon erlebt hatten, wirklich mit Krebskranken, die gesund wurden und kreativen Wundern, die passiert sind und neuer Finger, der gewachsen ist, der vorher nicht da war und lauter solche crazy Wunder, ja, die passiert sind. Im selben Jahr ist meine Mutter, ich habe euch vorher davon erzählt, die hier in Heidenheim aufgewachsen ist, hier in die Schule gegangen ist und so weiter. Im selben Jahr ist meine Mutter an Krebs gestorben. Wir hatten für sie gebetet, sie hat geglaubt, wir hatten das Wort mit ihr proklamiert, sie war total in Jesus in dieser letzten Phase ihres Lebens. Und trotzdem ist sie meiner Ansicht nach vor der Zeit zum Herrn gegangen, damals. Und das war ein Schmerz und das war eine Enttäuschung und das war eine Niederlage. Aber weißt du, entscheidend ist, worauf setzt du dein Vertrauen? Worauf gehst du? Welche Entscheidung triffst du? Weißt du, sagst du dann, ja gut, wenn es bei deiner eigenen Mutter nicht funktioniert, was willst du dann noch weiter für Krebskranke beten? Ja? Gleichzeitig sind andere Krebskranke gesund geworden. Ja? Aber du könntest ja diesen Gedanken haben. Aber weißt du, wir haben im Laufe der Jahre gelernt, eine Einstellung zu kultivieren, wann immer es irgendwo einen Rückschlag oder eine Niederlage gibt, nämlich zu sagen, jetzt erst recht. Amen. Jetzt erst recht. Halleluja. Und ich habe gleich am ersten Tag, Amen, ja, danke Jesus. Halleluja. Und ich habe gleich am ersten Tag, nachdem meine Mutter gestorben war, damals 2010, im November, habe ich gesagt, so, Teufel, du hast das geschafft bei meiner Mutter, dass sie an Krebs gestorben ist, aber dafür werden umso mehr Menschen von Krebs, auch von unheilbarem Krebs, geheilt werden und dafür stehe ich und dafür glaube ich jetzt umso mehr. Das Weizenkorn ist in die Erde gefallen und gestorben und es wird viel Frucht bringen. Amen. Halleluja. Und das haben wir erlebt seither schon. Und wir werden es noch mehr erleben. Amen. Und wir lassen uns nicht rausbringen, wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern wir glauben seinen Verheißungen. Weißt du, das Ziel von uns Christen muss sein, dass sich unser Leben mehr und mehr dem anpasst, was das Wort Gottes sagt. Und nicht, dass wir das Wort Gottes unserem Leben anpassen. So nach dem Motto, naja, also gut, dann ist halt doch so, Gott will halt nicht immer heilen zum Beispiel. Jetzt beim Thema Heilung. Wo findest du das in der Bibel, dass Gott nicht immer heilen will? Ich finde nur, ich bin der Herr, dein Arzt. Jesus Christus, der umherging, der Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Sie brachten sie ihm alle Leidenden und alle Kranken und er heilte sie alle. Ich sehe nirgendwo ein Beispiel, wo Jesus zu irgendeinem Kranken gesagt hätte, oh, du musst erst noch was lernen, dich heile ich jetzt nicht. Oder komm morgen wieder oder da sehe ich noch ein Problem oder was auch immer. Oder der Vater hat was anderes für dich auf dem Herzen. Nie. Das ist nur eine Theologie, die sich bildet aufgrund von Erfahrungen, die wir manchmal noch machen. Aber weißt du, das Entscheidende, und das bedeutet Glory Life, das Entscheidende bedeutet, dass wir entschieden sind, unsere Erfahrungen mehr und mehr dem Wort Gottes gleich zu machen und nicht das Wort Gottes passend zu machen mit unseren Erfahrungen. Weil sonst haben wir am Ende ein menschliches Wort, wir haben einen menschlichen Gott, wir haben eine Projektion von unseren eigenen Erfahrungen letztendlich als Gott, aber das ist nicht der Gott der Bibel. Amen, sondern dieser Gott der Bibel will uns verändern. Amen, er will uns prägen, er will uns herausfordern. Weißt du, er will uns sagen, hey, geh weiter, glaub mir, vertrau mir. Wir müssen nicht immer alles verstehen, verstehst du? Manchmal gibt es nicht wirklich die Antwort. Die eine Antwort, ja, der ist gestorben, weil, was weiß ich, da hat noch irgendjemand gesündigt. Ja, das haben sie Jesus auch gefragt und gesagt, wer hat jetzt gesündigt bei diesem Blindgeborenen? Seine Eltern oder er oder was? Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, keiner von ihnen hat gesündigt, darum geht es überhaupt nicht, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbar werden. Amen. Und darum geht's. Weißt du, diese Warum-Fragen bringen uns nicht weiter, sondern entscheidend ist, dass wir erkennen, welchen Auftrag wir haben hier auf der Erde und dem wollen wir gehorchen und dem wollen wir folgen und dem und das wollen wir sehen und damit wollen wir gehen. Und weißt du, die Bibel sagt in Römer 8, Vers 19, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Amen. Das heißt, die ganze Welt wartet eigentlich darauf. Ich meine, das sagen sie nicht, das ist ihnen auch nicht bewusst. Aber in Wirklichkeit ist dieses Schreien der gefallenen Schöpfung ist danach, dass dieses neue Leben in Christus offenbar wird, dass es hervorkommt, dass Christen wirklich offenbar werden als das Licht der Welt, dass Christen ihren Stand einnehmen, dass Christen ihren Auftrag erfüllen. Was ist unser Auftrag? Matthäus 10, Vers 7 bis 8. Ja? Wenn ihr hingeht, dann predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Da hast du es wieder. Das hat Jesus zuerst gepredigt und dann hat er seinen Jüngern gesagt, ihr sollt das Gleiche predigen. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und dann macht es deutlich, indem ihr die Kranken heilt, indem ihr Tote auferweckt, indem ihr Dämonen austreibt, indem ihr Aussätzige reinigt. Das ist unser Auftrag. Ja, das mag dir vielleicht irgendwie, wow, ich weiß auch nicht, wie soll ich den Auftrag erfüllen? Ja, du sowieso nicht. Das kann nur Gott durch dich. Amen, es kann nur Gott durch dich. Aber du kannst dich zur Verfügung stellen. Du kannst dich herausfordern lassen. Du kannst sagen, jawohl, Herr, du sagst es, ich glaube deinem Wort. Amen. Egal, wie ich mich fühle, egal, was mein Umstand gerade sagt, egal, was der Teufel gerade tut, egal, was hier gerade so oder so läuft, egal, ob ich gerade hier das gerade gar nicht verstehe, warum das jetzt gerade so passiert und nicht anders passiert, egal, ich habe diesen Auftrag und ich glaube dir, ich glaube deinem Wort und ich werde diesen Auftrag erfüllen. Amen. Amen. Halleluja. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Glory, das ist unsere Botschaft. Halleluja. Preist den Herrn, du lässt dich nicht abhalten. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, damit bin ich eigentlich im Wesentlichen am Ende, was Glory Life ist. Halleluja. Man könnte natürlich noch viel sagen. Man könnte noch viel, viel dazu sagen. Aber letztendlich bedeutet Glory Life einfach dieses Leben zu leben, das Jesus uns erkauft hat, und nicht unter diesem Leben zufrieden zu sein. Also deswegen bin ich immer hungrig. Ja, wie der Hans-Gerd auch. Ne? Ich habe mich vor fast 38 Jahren zu Gott hingewendet. Und von diesem Tag an, ich kann es nur so sagen, war ich immer, jeden Tag hungrig nach Gott. Ich bin immer noch genauso hungrig wie damals. Ich kann sagen, ja, okay, jetzt hast du ja schon mehr erlebt. Die Sache ist die, je mehr du erlebst mit Gott, umso hungriger wirst du noch mehr zu erleben. Amen. Umso hungriger wirst du ihn noch tiefer kennenzulernen. Je länger ich Gott kenne, umso mehr merke ich, wie wenig ich ihn eigentlich noch kenne. Und wie viel es noch kennenzulernen gibt. Und deswegen ist dieser Hunger in unserem Herzen, weißt du, das ist ja das, was es bewirkt. Wenn du siehst, wow, dieses Glory Life ist für mich, dieses Herrlichkeitsleben ist für mich, dann löst es in dir einen Hunger aus, dass du sagst, genau, ich will das erleben. Ich strecke mich aus. Herr, mehr von dir. Amen. Mehr von dir. Halleluja. Weißt du, wer ist dabei und sagt, Herr, mehr von dir? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen, lass uns Gott unsere Hände ausstrecken und lass uns einfach Gott diesen Hunger ausdrücken. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Verheißungen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass sie Ja und Amen sind, Herr. Und nichts weniger, als dass wir hier auf der Erde dieses Herrlichkeitsleben leben, ist die Verheißung des Evangeliums, Herr. Es ist nicht die Verheißung von irgendeiner Sondergruppe, sondern es ist die Verheißung deines Wortes. Es ist die Verheißung deines Evangeliums, Herr. Du hast es gesagt, auch durch Paulus, du hast gesagt, dieses Geheimnis, es ist offenbar worden. Vor Grundlegung der Welt war es verborgen. Jetzt ist es offenbar geworden zu unserer Herrlichkeit. Zu unserer Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns berufen hast, Träger dieser Herrlichkeit zu sein, Herr. So wie du auch sagst in Römer 8, 30, ja, wer aber gerechtfertigt worden ist durch Jesus, der ist auch verherrlicht worden. Halleluja. Und so danken wir dir, Herr, dass wir Träger deiner Herrlichkeit sind, Herr. Wir danken dir, Herr, für jeden einzelnen Herrlichkeitsträger hier. Egal zu welcher Gemeinde du auch gehörst, egal wo du herkommst, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen empfangen hast, wenn du eine neue Schöpfung bist durch ihn, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes durch ihn, dann bist du ein Herrlichkeitsträger. Selbst wenn du heute nachmittags das vielleicht zum ersten Mal hörst, aber es ist die Wahrheit, es ist die Realität. Du bist dieser Träger der Herrlichkeit. Du bist Du bist umkleidet mit seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt dich. Die Herrlichkeit Gottes ist auf dir. Die Herrlichkeit Gottes ist um dich. Und die Herrlichkeit Gottes kommt aus dir hervor in dem Maße, wie du es einfach geschehen lässt, wie du dich einfach ihm zur Verfügung stellst und sagst, jawohl, wenn das nächste Mal ein Kranker mir begegnet, dann werde ich nicht ängstlich zurückschrecken und sagen, oh, ich muss meinen Pastor rufen, sondern ich werde ihm die Hände auflegen und ich werde glauben gemäß Markus 16, dass er gesund wird. Halleluja. Wenn das nächste Mal mir jemand begegnet, der belastet ist, dann werde ich auch nicht irgendwie zum nächsten Befreiungsspezialisten rennen müssen, sondern ich werde diesem Geist befehlen, diesem Dämon befehlen und er wird weichen in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dieses Herrlichkeitsleben, Herr. Danke für dieses Bewusstsein, Herr. Danke, dass dieses Bewusstsein um sich greift, Herr. Auch hier in Heidenheim um sich greift, Herr. Halleluja. In dieser Stadt um sich greift, Herr. In deinem Leib um sich greift, Herr. Zum Segen für diese Stadt. Du sagst in deinem Wort, durch den Segen der Gerechten steigt eine Stadt empor, Herr. Herr, da wo Christen wirklich das leuchten lassen, was sie haben, Herr. Herr, das sind die Auswirkungen, nicht zu stoppen. Das sind die Auswirkungen, nicht zu leugnen. Das sind die Auswirkungen da. Und wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für alle diese Herrlichkeitsträger hier heute Nachmittag, Herr. Halleluja. Alle diese kostbaren Söhne und Töchter, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass sie auch hier, wenn sie sich hier treffen als Glory Life Gemeinde Heidenheim, Herr, dass diejenigen, die sich hier treffen, dass sie gemeinsam diese Dimension deiner Herrlichkeit erleben werden, noch mehr als je zuvor und zugerüstet werden, noch mehr als je zuvor, zu Trägern dieser Herrlichkeit, Herr, hervorkommen in diesem Bewusstsein, hervorkommen in dieser Autorität, hervorkommen in dieser Klarheit, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich danke dir für das, was du tust, Herr. Halleluja. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, wo wir wirklich auch die ganze Gemeinde hier, die Glory Life Gemeinde Heidenheim, die sie hier zur Gemeinde zählen, segnen wollen. Vielleicht machen wir es so, dass wir jetzt das Pult kurz zur Seite fahren ein bisschen. Genau, und dann Hans-Gerd und Dagmar, kommt ihr nach vorne. Und einfach alle, die sich hier zur Gemeinde zählen, ihr werdet nicht alle hier vorne genau hinpassen, aber kommt einfach so nah wie möglich einfach dazu, ja, sodass wir euch auch die Hände auflegen können und für euch beten können. Und alle die von Glory Life, vom pastoralen Team oder Core-Team auch da sind, von uns jetzt, Christian zum Beispiel und wer ist noch da und Astrid und Wolfgang, kommt einfach mit dazu, dass wir sie dann gemeinsam einfach segnen, alle zusammen, genau. Ja, kommt ruhig ein bisschen näher. Halleluja. Pass auf, wir machen es einfach so. Vielleicht Hans-Gerd und Dagmar, stellt ihr euch so mir gegenüber, genau. Halleluja, so. Genau, und Irina natürlich auch, ja. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist ein bisschen wie eine Hochzeit heute. Ich weiß, ihr habt schon Ja gesagt. Halleluja. Halleluja. Und Vater, so danken wir dir jetzt von ganzem Herzen, Herr. Herr, für deine Söhne und Töchter, die du hier in Heidenheim hast, Herr. Wir danken dir, Herr, für Hans-Gerd und wir danken dir für Dagmar. Und du hast sie hier gesetzt, Herr, in dieser Gemeinde, Herr, als Pastoren. Und so in dem Namen Jesu Christi setzen wir euch jetzt ein in diese Autorität und Vollmacht als Glory Life Gemeinde Pastoren in Jesu Namen hier für diese Gemeinde. Oh, komm, Heiliger Geist, mit deiner Zurüstung, komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, komm, Heiliger Geist, mit deinem Segen auf sie jetzt in dem Namen von Jesus, Herr. Oh, wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr, für diese Substanz deines Geistes, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Deine doppelte Portion deines Geistes, Herr, in sie hinein, Vater. Wir danken dir. Und wirklich, Herr, wie ich das auch vorhin hatte, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und Gott sagt wirklich, denk nicht zu klein, denk nicht zu klein. Hier ist wirklich ein, ihr habt einen Geist des Glaubens, auch hier in dieser ganzen Gemeinde. Amen. Halleluja. Der steht fest und ihr werdet sehen, was ihr geglaubt habt. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, genau. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Ja, ich spüre auch, wie der Herr sagt, wirklich der Geist des Glaubens, wie Irina sagte, ist immer ein hart umkämpfter Geist, weil der Teufel weiß genau, dass mit diesem Geist ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und deswegen, Gott ermutigt euch wirklich nochmal, diesen Geist um keinen Preis loszulassen, diesen Geist um jeden Preis zu kultivieren und in eurer Mitte zu halten und nicht zurückzuweichen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für diesen Geist des Glaubens. Komm auch auf all die anderen Gemeindemitglieder und Unterstützer und alle, die sich hier zugehörig fühlen, Vater. In Jesu Namen, komm, leg mal einfach mal auf alle, die auch sich zugehörig fühlen, die Hände auf mit. Halleluja. Ihr vom Pastoralteam, kommt ruhig einfach, legt ihn einfach mit die Hände auf. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, wir danken dir für deine Kraft, Herr. Wir danken dir für deinen Geist, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich mit hineinnimmst jetzt, Herr. Herr, in diesen Moment, Herr, der neuen Zurüstung. Danke, Herr, dass dieser Mantel auch deiner Herrlichkeit, den wir bei Glory Life kultiviert haben, dass er von heute an in einer neuen Dimension auf jeden Einzelnen auch hier in dieser Gemeinde übergeht, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, für ein Übergehen im Geist, Herr, auf jeden Einzelnen und auf jede Einzelne jetzt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Wir preisen dich dafür, Vater. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Wirken, Herr. Danke, Herr. Danke für deinen Geist, Herr. Halleluja. Ja, der Geist Gottes und der Herrlichkeit ist auf euch. Halleluja. Der Geist Gottes und der Herrlichkeit ist auf euch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Der Geist Gottes und der Herrlichkeit ist auf dir. Oh, er ist auf dir. Er ist auf dir. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, für diesen frischen Start auch heute, Herr. Danke, Jesus, Herr. Herr, dass du in diesen Räumen ganz neues Leben hervorbringst, Vater, in dem Namen Jesus. Halleluja. Ja, kommt ruhig noch dazu, genau. Ich weiß, es ist nicht so viel Platz. Ja, genau. Amen, Amen. Und du auch. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen Geist, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Wem wurde noch nicht die Hand aufgelegt? Halleluja. Okay. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf und ihr erkennt es mehr und mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich segne euch auch noch speziell. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke für dieses kostbare Ehepaar, Herr. Danke, dass du sie auch gesetzt hast hier in der Gemeinde, Herr. Halleluja. Ja, mit diesem Dienst, auch der Hilfeleistung in spezieller Weise, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du ihre Treue siehst, Herr. Und du sagst, wer im Kleinen treu ist, Herr. Herr, den wirst du über Großes setzen, Herr. Danke, Jesus. Du belohnst Treue, Herr. Wir preisen dich dafür, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Geben wir doch mal Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Ich komme dann nochmal zum Schlusssegen, aber jetzt kommt nochmal der Hans Gerd mit einem wichtigen Wort auch nochmal zu euch. Und genau, hört ihm gut zu. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich wollte euch eigentlich noch sagen, warum wir die Entscheidung getroffen haben, Glory Life Gemeinde zu werden. Aber ich glaube, die Frage ist beantwortet. Okay? Amen. Das Thema ist erledigt. Also dass jemand Gott sucht und Gott antwortet und findet wieder zurück. Ich will das gar nicht hier groß sagen mit meiner Geschichte, aber ich habe vollkommen daneben gelebt als Jugendlicher, 70er Jahre, könnt ihr euch vorstellen. Denkt euch irgendwas aus. Das habe ich gelebt. Ja. Und ich habe Gott wirklich abgelehnt. Und dann habe ich Maschinenbau angefangen zu studieren. Und ihr ahnt es, es gibt niemanden, der Maschinenbau studiert und nicht in eine Krise kommt. Okay? Und ich war ziemlich weit unten, war richtig runter und habe mir nicht mehr weiter gewusst. Ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Okay? Einfach von vorne weg, altes Süderlin, so irgend so ein Ding da auf dem Regal in Leder, was nie jemand angeguckt hat. Ja, man hat mich da gefragt, was willst du denn damit? Was soll das? Da sage ich, egal, gib's mir. Okay? Ich habe angefangen zu lesen, hat keinen Sinn gemacht, wie auch immer. Lukas auf einmal hat sehr viel Sinn gemacht, Arzt studiert. Und der Paulus, der macht natürlich auch Sinn. Ja? Wisst ihr, aber von Jesus lesen, das ist eine Sache. Jesus kennenlernen, ist eine andere Sache. Aber Jesus für dich zu kriegen, das ist was. Ihr ahnt schon, wo ich hinkomme. Römer 10. Oh. Ich habe das gelesen. Ich sehe es heute noch, wie ich auf dem Bett saß. Habe das gelesen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wow. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, Jesaja, ist immer klasse, wenn man noch einen alten Bund zitiert. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wenn du in dem Loch hockst da unten und du wirst zu Schanden und das Wort sagt dir, du nicht. Wenn du an ihn glaubst, du wirst nicht. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Niemand. Über alle derselbe Herr. Reich für alle. Hallo. Reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, nochmal, Joel 3, der wird gerettet werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Übrigens, wer bin ich? Aber das ist dieselbe Stelle, die Luther da gesehen hat. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Habe ich nicht gewusst. Das ist die Stelle. Da spricht das Wort direkt raus. Leben. Heute, nach 15 Jahren, kam eine Glaubensgruppe an unsere Haustür. Nach 15 Jahren, denke mal. Nie kommen, aber heute kommen sie. Ich habe gleich gedacht, aha, mein Lieber, ich kenne dich. Und wisst ihr, was ging? Jakobus, Werke, tu mal das. Und ich habe gesagt, nein und nochmals nein. Du glaubst an Jesus Christus schon, du bist gerettet. Du bist durchgebrochen, reich für alle. Versteht ihr? Das ist ja nichts, ich will es gar nicht loslegen. Okay, aber Ich möchte euch wirklich ermutigen. Ihr habt so viel gesehen. Ihr habt so viel Wirken Gottes auch gemerkt. Es hat euer Herz berührt. Ihr seht diese ganze Fülle des Evangeliums, volle Evangelium. Und hier nochmal der Einstieg, wie es reingeht. Wie es reingeht in diese Welt dieses übernatürlichen Glaubens. Das ist übernatürlich. Das kannst du nicht selber machen. Du kannst dein Leben nicht ändern. Wenn du Bindungen hast, du kommst da nicht raus. Ohne das der Retter, dich frei macht. Aber Gott, Heiliger Geist. Ohne das versuch's gar nicht. Lass es. Leb lieber anders. Aber hier ist die Tür. Wenn du heute da reinkommen willst und sagst, boah, das hätte ich auch gern. Da heb doch mal deine Hand. Heb doch mal deine Hand, dass man für dich beten kann. Dass du eintrittst. Guck mal, der Kreis hier. Wir sagen nicht umsonst Familie. Ja, ist nicht nur Gemeinde. Es ist eine Familie Gottes, die geht weit über Gemeinde hinaus. Es ist ja ein Wirken des Heiligen Geistes über die Grenzen hinaus. Und nicht nur Deutschland, sondern Schweiz, Österreich mittlerweile. Es ist wirklich ein überregionales, europäisches Wirken, weltweites Wirken. Wenn du dazugehören willst, kann er das nur sagen. Boah, dann heb deine Hand. Möchtest du? Jemand, für den man beten kann? Halleluja. Der segne euch. Amen. Amen. Ach komm, ich bete nochmal. Halleluja. Herr Jesus. Herr Jesus, wir danken dir. Heiliger Geist, wir laden dich nochmal ganz bewusst ein. Wir laden dich nochmal bewusst ein in diese Gemeinde. Auch in dieses ganze Werk. Oh, das möchte ich auch noch sagen. Ihr Lieben, vielleicht so an die Emanueler, die früheren. Ja. Wenn ihr so Gemeinde gewohnt seid und es war so schön und es war alles so schön miteinander. Aber ihr Lieben, da kommt noch eine andere Dimension jetzt dazu. Wir sind Teil eines Netzwerkes und wir kümmern uns um Hamburg und um Schillerstadt und um alles, das kümmern wir uns auch. Die neue Dimension, die möchte ich einfach freisetzen. Wir haben keine Ahnung davon, ich möchte es freisetzen. Wir sind Teil einer Familie, eines großen Teams. Und ich spreche das aus, dass wir Anteil nehmen. Das ist ein bewusstes Wort, Anteil nehmen. Und wir gehören dazu. Ich möchte es bewusst aussprechen. Die kleine Stadt auf der Alp, die gehört dazu, okay? Das ist immer so mit dem Unterland. Wir gehören dazu, Amen. Und ich setze das bewusst frei, auch in diesem Haus und in dieser Gemeinde. Amen. Halleluja, Amen. Jetzt kommt gleich unser Schlusssegen, aber bevor der Schlusssegen kommt, wollen wir Hans-Gerd und Dagmar insbesondere noch kurz was überreichen. Wir haben nämlich auch ein kleines Geschenk zu eurer Einsetzung mitgebracht. Irina holt es gerade. Hier kommt es. Also, genau. Geben wir ihm noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Seid so gesegnet. Sehen Sie nicht gut aus? Ja. Komm, lass uns schnell ein Foto machen. Ja, ja, yeah, yeah, yeah. Da sind schon so viele Handys gezückt. Sehr schön. Lass uns zu dir schauen. Okay, super. Preis den Herrn. Jetzt aber unser Schlusssegen. Pass auf, bei Glory Life machen wir Schlusssegen immer so, weil der Segen Gottes ist ja in uns allen drin. Wir können den weitergeben. Das heißt, du darfst dich einfach zu deinem Nachbarn umdrehen, ihm mal in die Augen schauen und ihm den Segen zusprechen und ihm einfach sagen, du bist gesegnet. Mit der Fülle dessen, was Jesus für dich erkauft hat. Du glaubst dem vollen Evangelium. Und so lebst du immer mehr im Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes. Du lebst göttliches Herrlichkeitsleben. Und durch dich kommt der Himmel hier auf die Erde. Und das jeden Tag mehr. Heute, morgen und die ganze Woche noch und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. In Jesu Namen. Amen. Ihr seid gesegnet. Da noch ein Büchertisch hin, weil da haben wir, die Leute haben hier meine Bücher hingelegt. Also denkt dran, wenn ihr euch interessiert für die Bücher oder auch das Notenbuch von Irina. Hinten ist der Büchertisch, könnt ihr euch eindecken. Pastor Georg hat schon gesagt, ab heute 17 Uhr Samstag. Leider ist nächste Woche fällt schon wieder aus. Keine Gemeinde. Aber ihr Lieben, wir fahren. Ja, es gibt noch einige Autos. Meldet euch bei uns. Wir melden euch, wenn nötig, auch an. Gar kein Thema. Also wir fahren alle 5 Sessions. Meldet euch einfach und wir fahren nach Filderstadt. Gell? Auch gut. Ja, und dann wollen wir euch wirklich noch herzlich einladen. Wir haben natürlich was vorbereitet. Wir haben einen Orangensaft, einen alkoholfreien Sekt und wir haben auch ganz leckere Butterbrezel. Okay? Und ihr wisst, ich sag's immer, der Schwabe ist sparsam, Komma, aber großzügig. Okay? Und deswegen haben wir jetzt am Butter, achtet Maskulinum, am Butter haben wir nicht gespart. Am Butter haben wir nicht gespart. Amen. Also, Wir freuen uns, wenn er noch bleibt. Vielen Dank für euer Kommen. War echt schön. Ihr dürft auch gerne wiederkommen, gell?